Die Subjektperspektive bedeutet, dass man vom Standpunkt der Betroffenen aus etwas untersucht. Vom Standpunkt der Betroffenen aus. Vom Standpunkt des Subjekts aus. Im Mittelpunkt stehen bei unserer Untersuchung Tandem-Interviews mit jungen Geflüchteten. Ergänzt werden sie durch Interviews mit Vertretern der Arbeitswelt und der Unterstützungssysteme. Hinzu kommen ethnografische Beobachtungen. Insgesamt folgt das Forschungsdesign dem wissenschaftlichen Reportagekonzept, wie es in der kritischen Psychologie von Karl-Heinz Braun in jüngster Zeit vorgestellt worden ist. Sie kennen es. Okay. Also, das Projekt heißt Berufseinstieg von Geflüchteten, Chancen und Probleme des Übergangs in die Arbeitswelt. Und wir hatten vorher ein Projekt durchgeführt, nicht zu Flüchtlingen, sondern zu jungen Migranten und Migrantinnen. Und ihrer Berufsorientierung. Und das werde ich auch ein bisschen in Beziehung setzen, das eine mit dem anderen. Es ist nicht das Gleiche, ob es um junge Geflüchtete geht oder ob es um Einwanderer der zweiten oder dritten Generation in Deutschland geht. Es ist eine andere Situation. Und ich werde auch darauf hinweisen. Jetzt aber zu der aktuellen Untersuchung. Das ist das Forschungsdesign. Wenn Sie sich das angucken, sieht es fast ein bisschen gleichberechtigt aus, als würden wir die Geflüchteten und die Vertreter Arbeitswelt und der Unterstützungssysteme alle zusammen gleichwertig untersuchen. Stimmt aber nicht. Täuscht hier etwas. Es geht um die Geflüchteten primär und das andere sind sozusagen Zusätze. Und wir vergleichen dann auch, was sagen die Geflüchteten selbst und was sagen dann die Gewerkschafter zum Beispiel. Ich habe sehr viele Kontakte zu Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern und von daher ist es für uns einfach. Oder dann auch Vertreter des Unterstützungssystems, Interviews mit Experten und Ehrenamtlichen. Was sagen die Ehrenamtlichen im Vergleich zu den jungen Geflüchteten? Und Sie sehen durch die vielen Pfeile, dass wir nicht zuerst die Untersuchung machen und dann die Datenauswertung oder so, sondern dass es fast paralleler Prozess ist. Das heißt, während wir untersuchen oder gleich im Anschluss erfolgen schon Auswertungsschritte, die dann zum Schluss natürlich gebündelt werden. Und das Ganze ergibt dann einen Forschungsprozess, der, wie es hier steht, multiperspektivisch ist, weil eben drei verschiedene Gruppen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Aber der Standpunkt des Subjekts, das heißt der Standpunkt der Geflüchteten, ist der primäre in unserer Untersuchung. Wenn man so eine Untersuchung machen will und nicht in den Fehler verfallen will, den ich schon angedeutet habe, dass man sofort überlegt, ja, was kann man denn tun für die Geflüchteten oder so. Und man muss man erst mal wissen, Was ist mit denen los, wie geht es denen, was meinen die eigentlich? Man meint ja immer, man weiß es schon oder so, weil da heißt ja, die müssen immer rumsitzen und man hört irgendwelche Äußerungen im Fernsehen oder so, wo, ah ja, das verstehe ich und so weiter und damit ist die Sache erledigt, aber so einfach ist es nicht. Und deswegen, damit man überhaupt einen Blick schärft für die ganze Situation und so weiter, braucht es einen theoretischen Rahmen. Der erste Schritt, ich habe es schon mal bei meinem Referat zur Orientierung angedeutet, der erste Schritt ist die Suche nach reinterpretierbaren Ansätzen. In der kritischen Psychologie ist es so. Das heißt, man sollte nicht denken, die kritische Psychologie macht ihre Theorien selber und ignoriert die gesamte andere Psychologie oder so, sondern sie sucht erst einmal verzweifelt, ob es nicht doch irgendetwas gibt, was sie gebrauchen könnte. Und da sucht man natürlich in diesem Fall in der Entwicklungspsychologie, weil es sich ja um junge Geflüchtete handelt. Und allein die Sache weist schon darauf hin, dass es nicht nur um Entwicklungspsychologie gehen kann, sondern dass es transdisziplinäre Ansätze braucht Und einer dieser transdisziplinären Ansätze ist die Übergangsforschung. Da werde ich nachher dann einiges sagen dazu und das Agency-Konzept. Also, der Übergang in die Arbeitswelt markiert zugleich den Übergang von der Jugend zum Erwachsenenleben und damit ist es ein entwicklungspsychologisches Thema. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich eine transdisziplinäre Übergangsforschung entwickelt. Ich werde zuerst eingehen auf den Stand der Entwicklungspsychologie, dann kurz auf die Herangehensweise der Tübinger Forschungsgruppe, um dann die neueren Entwicklungen in der Übergangsforschung oder im Übergangskonzepten und so weiter darzustellen. Also zuerst mal die Sicht der Entwicklungspsychologie. Die meisten wissen es nicht, weil sie es im Studium so hundertprozentig nicht mitkriegen, dass die Entwicklungspsychologie in Deutschland einen engen Entwicklungsbegriff bevorzugt hat, traditionell, und immer die Phasen und Stufen der Entwicklung versucht hat herauszuarbeiten. Meistens haben diese Phasen in der Jugendzeit geendet, weil dann sozusagen das Erwachsenenalter vorhanden ist und dann gibt es anscheinend keine Entwicklung mehr. Also es gibt ein paar Ausnahmen, wie den Erik Erikson zum Beispiel, der schon sehr früh dann lebensweite Entwicklung, sozusagen, Entwicklung dargestellt hat, also auch bis ins Alter hinein und so und die Besonderheiten dieser Entwicklungsphasen sozusagen dann dargestellt hat. Aber im Allgemeinen hat die traditionelle Entwicklungspsychologie mit dem Erwachsenenalter geendet. Das hat sich geändert. Ganz charakteristisch ist es, wie sich das in der Literatur widerspiegelt, und zwar in der Literatur, die für Studierende vor allem interessant ist, also Lehrbücher, wohl auch Praktika, wohl hoffentlich auf Lehrbücher zurückgreifen. Es gibt in Deutschland ein zentrales Lehrbuch, Oerter Montada. Ich hoffe, die meisten wissen, was gemeint ist oder so, von Oerter und Montada. Das ist traditionelle Entwicklungspsychologie. Das Buch ist in, glaube ich, 16. Auflage dann erschienen und so weiter. Und dann hat Oerter aufgehört und dann kamen zwei neue dazu, Schneider und Lindenberger. Und die haben dieses Buch nicht einfach fortgeführt, sondern haben versucht, eine neue Konzeption für die Entwicklungspsychologie in den Mittelpunkt zu stellen. Und sie versuchen damit den engen Entwicklungsbegriff zu überwinden, der traditionellen Entwicklungspsychologie. Dieses neue Lehrbuch hebt keine Besonderheiten von Phasen hervor, vermeidet für Stufentheorien charakteristische End- und Reifestadien, beschränkt sich nicht auf universale Veränderungen, sondern betont individuelle Entwicklungsunterschiede und vor allem bezieht es Kontexte für die Entwicklung mit ein. Klingt jetzt alles sehr positiv. Auch von der kritischen Psychologie her klingt es positiv sozusagen. Also individuelle Entwicklungsunterschiede werden hervorgehoben. Universale Veränderungen werden nicht überbetont und so weiter. Kontexte werden einbezogen. Sie erinnern sich, gesellschaftliche Vermitteltheit heißt es in der kritischen Psychologie und so. Und dann denkt man, wunderbar, aber man muss sich die Forschung dazu angucken. Es entstand die neuere Entwicklungspsychologie versteht sich als eine Psychologie der Lebensspanne, also die ganze Lebensspanne. Und diese Lebensspanne wird im gesellschaftlichen und historischen Kontext betrachtet. Oder es wird zumindest versucht. Allerdings bei den Untersuchungen selbst dominieren dann doch wieder organismische Prozesse. Also es werden vor allem, was in Amerika schon länger üblich ist oder so, wird gesetzt auf Längsschnittstudien. Also man untersucht die gleichen Leute mit, was weiß ich, fängt an im frühen Jugendalter mit 12, dann mit 13, dann mit 14 oder immer in 5-Jahres-Schritten und so weiter und guckt, was sich verändert hat. Das wird natürlich, diese Leute werden natürlich immer zu dem entsprechenden Zeitpunkt getestet. Und diese Tests, da sieht man dann immer, weil sie quantitativ quantifizieren, ob etwas zugenommen hat oder abgenommen hat. Und dann stellt man zum Beispiel fest, dass bestimmte kognitive Fähigkeiten, und zwar die meisten, ab 25 abnehmen, sogar ab 24 abnehmen. Also sie sind schon auf dem absteigenden Ast, wie ich das so sehe. Und es gibt ein paar Sachen, die sozusagen irgendwo mit Erfahrung zusammenhängen und so kristalline Intelligenz und so. Und da denkt man, das da steigt dann noch einige Zeit auf, aber bei den Tests fällt es dann auch irgendwann mal ab. Also eigentlich dürfte ich hier gar nicht sitzen, sondern Sie müssten da sitzen und ich müsste da sitzen. So ist der Effekt von diesen Geschichten. Manchmal gibt es auch Sinn. Man weiß, dass ein 30-jähriger Fußballspieler oder Boxer oder so, dass der auf seinem Zenit angekommen ist und jetzt mal den Absprung suchen sollte und so weiter. Aber die Theorie ist, dass man gesellschaftliche und historische Kontexte einbezieht, aber durch die Methode fällt es weitgehend wieder raus. Also, trotz alledem stehen auch heute noch, auch in diesem neuen Lehrbuch, Altersabschnitte im Mittelpunkt. Dabei wird unterschieden zwischen früher Kindheit, also Alter zwischen 3 und 6 Jahren, mittlerer und späterer Kindheit, 6 bis 11 Jahre, Jugend, 12 bis 19 Jahre und mittleres Erwachsenenalter und höheres Erwachsenenalter, hohes Alter. Jetzt Jugend, und das geht jetzt ja hier, 12 bis 19 Jahren. Und das ist ganz charakteristisch, dass das sehr früh angesetzt wird, weil die hormonellen Veränderungen sozusagen, die Turbulenzen der Pubertät aus gutem Grund im Mittelpunkt stehen. Nämlich, man kann das messen sozusagen, und man kann auf organismische Veränderungen kann man Bezug nehmen. Und das macht man sehr gerne in der Psychologie. Im Alltag sind Jugendliche mit 18, 19, 20, 21 immer noch Jugendliche oder so, aber in der Entwicklungspsychologie eigentlich nicht. Es gibt viele quantitative Untersuchungen, die sich vor allem auf Mittelwerte stützen, also einen durchschnittlichen Entwicklungsstand als Norm definieren. Das ist eine weitere Gefahr, vor der ich sozusagen warne, weil durch diese Mittelwertsvergleiche und so weiter wird ein diagnostischer Blick unterstützt. Man guckt sozusagen dann, ob jemand diesen Mittelwert erreicht, über dem Mittelwert liegt oder unter dem Mittelwert liegt. Wenn er unter dem Mittelwert liegt, dann muss man was machen. Und wenn er zu hoch über dem Mittelwert liegt, dann kann man auch bedenklich den Kopf schütteln. Das ist aber sozusagen der diagnostische Blick, der wieder von außen auf die Subjekte blickt. Und er unterstützt dieser diagnostische Blick, der sehr stark inzwischen verbreitet ist, der unterstützt seine Defizitorientierung. Man guckt als erstes, was fehlt dem oder der? In diesem Alter müsste sie doch eigentlich schon oder müsste er doch eigentlich schon irgendwas machen können. Also diese Entwicklungspsychologie gibt Antwort darauf, was in welchem Alter Menschen auszeichnet. Die neue Lebensspannenperspektive versucht sich dadurch abzuwenden, indem sie von einer Interaktion von Person und Umwelt ausgeht. Sie ersetzt aber die Mittelwerte oft nur durch Verlaufskurven. Das ist ziemlich charakteristisch. Also man kann dann sozusagen vom ersten Lebensjahr an, sieht man dann, geht die Kurve aufwärts und dann ab 24 bei kognitiven Eigenschaften, ab 24 geht sie dann so in ihrer bestimmten charakteristischen Weise abwärts. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell und so weiter. Und damit ist man sozusagen auch sehr nahe an diesen Entwicklungsmittelwertsvergleichen. Dies alles wollen wir nicht, weil in diesem Fall das Subjekt und ihr eigener Beitrag für die Entwicklung weitgehend ausgeblendet ist. Und wir interessieren uns ja nicht dafür, was mit den Flüchtlingen gemacht wird, mit den Jungen, sondern was sie selber machen wollen, welche Möglichkeiten sie für sich sehen und so weiter. Also es fehlt in dieser Entwicklungspsychologie dieser Subjektaspekt, nämlich dieser Aspekt, dass Menschen ihre Entwicklung selbst gestalten. Wenn Sie jetzt in so ein Entwicklungspsychologie-Buch reingucken, das erste Kapitel lesen, dann steht meistens drin, dass man auch berücksichtigen muss, dass die Menschen auch ihre Entwicklung selbst gestalten oder so in irgendeinem Nebensatz, spielt aber dann im Weiteren keine Rolle. Also es fehlt in weiten Bereichen die sogenannte agentische Perspektive, das heißt eine Perspektive auf das sich selbst gestaltende Subjekt, wie es für die kritische Psychologie bezeichnet wird. Nur in Randbereichen der kognitiven Entwicklungstheorie wird den Einzelmenschen auch eine aktive Rolle in ihrer Entwicklung zugemessen. Es gibt es also, aber nur in Randbereichen, die in den Lehrbüchern so nicht auftauchen. Der amerikanische Entwicklungspsychologe Albert Bandura, der bekannt geworden ist wegen dem Modelllernen, ist so ein kognitiver Entwicklungspsychologe, der hat das Konzept der Human Agency in die kognitive Entwicklungspsychologie einzuführen versucht. Durchgedrungen ist er damit nicht, aber es gibt es immerhin. Der Fokus liegt hier nicht mehr auf der Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften, sondern auf den subjektiven Interessen, den Entscheidungen, den Lebensplänen und Lebensstrategien. Das heißt auf der Gestaltung des eigenen Lebens, allerdings reduziert auf das Individuum. Das ist dann nochmal eine Einschränkung. Und wie gesagt, es ist eine vergessene Randerscheinung. Ich komme jetzt zu einem zweiten Konzept. Also in diesem Fall muss man sagen, ja, wir knüpfen an die Entwicklungspsychologie an, auch an vergessene Bereiche und an Sonderformen sozusagen, auch an die kritische Psychologie. Wobei man dabei sagen muss, dass die kritische Psychologie auch mehr oder weniger den Fehler macht, in der Grundlegung auch das Kapitel der Grundlegung der Psychologie von Klaus Holzkamp. Da hört die Entwicklung auch mit dem Erwachsenenalter auf. Da ist er sozusagen noch traditionell in der Entwicklungspsychologie verwurzelt. Trotzdem ist es ein anderer Ansatz, und weil er eben diese Möglichkeiten des Subjekts in den Mittelpunkt stellt. Was wollen Sie, was können Sie, in welchem Alter? Und wir greifen dabei zum Teil auf den Vygotsky zurück, sozusagen ein Vorläufer der kritischen Psychologie in der frühen Sowjetunion. Und er spricht von der Entwicklung der Interessen im Übergangsalter. Er stellt sozusagen für das Jugendalter die Interessen im Mittelpunkt. Wenn die Interessen sich nicht ausbilden, dann entwickelt sich die Person auch nicht richtig. Da werden wir noch sehen, dass dieses ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist für unsere Frage nach den jungen Geflüchteten. Es kommt und überhaupt junge Migranten und Migrantinnen, weil es kommt darauf an, ob Interessen entwickelt werden im Jugendalter oder gerade nicht. Und das Thema Interesse ist in der Entwicklungspsychologie nicht mehr präsent. Also dieses subjektiv wichtige Moment fehlt weitgehend in der Entwicklungspsychologie. Das Interesse ist aber für uns wichtig. Also, wir verstehen unsere Forschung transdisziplinär, das heißt, wir wenden uns nicht einfach von der Entwicklungspsychologie ab, aber sie ist uns einfach zu dünn. Und vor allem sie berücksichtigt nicht bestimmte gesellschaftliche Prozesse und die Vermittlung mit den gesellschaftlichen Prozessen. Deswegen braucht man eine Form von Soziologie, Man braucht auch bestimmte Formen von Sozialpädagogik, weil die an bestimmten Bereichen heute weiter sind, nämlich vor allem in der Übergangsforschung. Also wir favorisieren eine transdisziplinäre Herangehensweise und interessieren uns primär dafür, wie Individuen mit den gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen. Und das ist auch der Schwerpunkt in dem Projekt, das ich nachher ausführlicher darstellen werde. Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter. Übergangsforschung, kann ich jetzt schon sagen, gibt es in der Entwicklungspsychologie kaum. Also manchmal ein paar Sätze in amerikanischen Entwicklungspsychologie-Lehrbuch oder so, aber recht viel mehr ist es nicht. Das kommt sehr stark aus der Sozialpädagogik und ist ziemlich wichtig, vor allem für unsere Thematik, aber heutzutage überhaupt, weil das Leben immer mehr aus Übergängen besteht. Und wenn darüber nichts gesagt wird, sondern immer nur, dass du bist in dieser Phase und der Nächste ist in dieser Phase oder so, dann wird das übergangen. Dass es nicht um die eine Phase und die andere Phase geht, sondern um die Übergänge zwischen den verschiedenen Lebensabschnitten. Und ein Übergang bedeutet immer, dass etwas verschwindet und das Neue noch nicht da ist. Und das ist die Definition einer Krise. Das Neue ist noch nicht da. Also das Alte ist verschwunden, das Neue ist noch nicht da. Das ist eine Krise und die Krise wird dadurch aufgelöst, dass eine nächste Entwicklungsmöglichkeit vorhanden ist. Aber es ist eine Krise. Also Übergangsforschung beschäftigt sich eigentlich sehr stark mit Krisen. Es gibt jetzt, man kann nicht einfach sagen, der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter, weil es gibt Übergangregime, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich sind. Also das heißt, auch die Definition von, was ist ein Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter, was steht da im Mittelpunkt, ist unterschiedlich. In früheren Zeiten waren das andere Vorstellungen als heute und es sind andere Vorstellungen in Deutschland als zum Beispiel in Skandinavien oder in Italien und so weiter. Schon in Europa gibt es Unterschiede. Und man hebt unter diesen Übergangsregimes, hebe ich jetzt das kontinentale Übergangsregime hervor. Das ist vor allem für Deutschland charakteristisch und hat für die Flüchtlinge eine Bedeutung oder für die Geflüchteten eine Bedeutung. Nämlich der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter wird primär als Übergang von Ausbildung in den Beruf verstanden. Man könnte es auch, in früheren Zeiten wurde immer der Übergang verstanden als Übergang von Single-Dasein zur Familie. Das geht auch. Aber das ist sozusagen nicht unser Thema. Und es ist nicht das Thema des Übergangsregimes in Deutschland. Und das bedeutet, dass bei den Jugendlichen nicht gefragt wird, wie geht's deinen Eltern, was machst du mit deinen Eltern, wo sind deine Eltern und so weiter, so Sachen. Auch andere Sachen werden dabei nicht thematisiert, sondern es geht immer um Arbeit. Wie kommen sie in Arbeit? Wenn sie in Arbeit gekommen sind, ist alles gut. Und in unserer Forschungsgruppe gibt es eine Arbeit bisher, die beschäftigt sich ganz gezielt mit Trauma, weil nämlich viele Flüchtlinge auch traumatisiert sind und da kann man sie nicht sozusagen einfach in Arbeit vermitteln. Aber das Übergangsregime ist so, dass sie unter Druck geraten können, auch in Bezug auf Übergang in die Arbeit. Trotzdem ist natürlich der Übergang in die Arbeit in unserer Gesellschaft ein ganz wichtiger Übergang ins Erwachsenenalter, in unserer Gesellschaft. Aber man soll es nicht übertreiben sozusagen, ist meine These dabei, ja? Gute Frage dazu. Was meinen Sie genau mit Übergangsregime? Von wem werden die Übergänge definiert? Nee, sondern das gesellschaftlich definiert sozusagen. Was versteht man so im Durchschnitt in Deutschland in Bezug auf den Übergang? Was ist, bedeutet der Übergang von Jugend zum Erwachsenenalter? Na, ist ja, dann Ausbildung machen und so weiter. Wenn man einen Beruf hat, ist man erwachsen. Gut. Das muss man einkalkulieren, das ist jetzt keine Kritik, dass man sich nicht um den Übergang in den Beruf kümmern soll, aber man muss wissen, dass das sozusagen in Deutschland das Übergangsregime ist und das, damit werden die Flüchtlinge auch konfrontiert. Manche sind begeistert dadurch und manche scheitern daran. Also, die Überbetonung des Übergangs in die Arbeitswelt kann auch bedeuten, dass man bestimmte Sachen übersieht, nämlich dass Übergänge heute generell problematisch geworden sind, und zwar in verschiedener Richtung, also auch lebensperspektivisch und so, ohne auf Arbeit Bezug zu nehmen. Man kann hat in der Übergangsforschung festgestellt, ich zitiere, am Beispiel des Übergangs zwischen Jugend und Erwachsensein lässt sich zeigen, dass sich Übergänge verlängern, diversifizieren, widersprüchlich werden, ja zu eigenen Lebenslagen führen. Die traditionellen Übergangsrituale haben sich weitgehend aufgelöst, die es früher gab, sozusagen, meistens religiös konnotiert. Firmung bei den Katholiken und so weiter. Also diese Übergangsrituale haben sich aufgelöst in den modernen Gesellschaften und damit hat sich der Übergang vom Jugend- zum Erwachsensein entstandardisiert. Übrig geblieben ist nur dieser Übergang in Arbeit. Okay, das sind alles wichtige Voraussetzungen, theoretische Voraussetzungen dann für unsere Untersuchung. Wenn dieser Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter schwerer geworden ist heute, dann gilt das nicht nur für junge Geflüchtete, wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, sondern für Jugendliche in Deutschland generell. Das heißt, es ist nicht so, dass alle anderen außer den Flüchtlingen haben es ja gut, weil die haben ja keine Probleme mit den Übergängen. So mit den Übergängen haben sie Probleme sicher auch und so weiter in dem Beruf. Und andere auch, und deswegen besteht auch die Möglichkeit eines Nachvollzugs, wenn auch natürlich in ganz anderer Weise als bei den Flüchtlingen. Also eine bestimmte Form von Empathie ist dadurch möglich, dass man sich nicht einfach ausschließt aus diesen Problematiken, auch wenn sie andere sind, also anders konnotiert sind. Dieses Konzept der Übergangstheorie und auch der Agency-Theorie, habe ich schon erwähnt, kommt aus der Sozialpädagogik. Wir nutzen diese Theorien, haben sie aber nicht erfunden. Und sie sind für uns sozusagen ein theoretischer Rahmen. Ich habe es gestern sensibilisierende Konzepte genannt. Also wir testen nicht, ob sie gut übergegangen sind oder sowas, sondern wir schärfen unseren Blick für Übergänge. In der sozialarbeiterischen Praxis hat man schon seit längerer Zeit festgestellt, dass sich junge Menschen kaum mehr an Normalitätsvorstellungen im Übergang zum Erwachsenenalter verlassen können. Dann wieder Zitat der Übergangsforscher Staub und Walter: Die Konstellation von Normallebenslauf und Normalbiografie erscheint zunehmend als Auslaufmodell, das im Zug der gesellschaftlichen Modernisierung erodiert. Das bedeutet, dass die Vermittlung zwischen individuellem Leben und der gesellschaftlichen Struktur neu bedacht werden musste. Demnach können Übergänge also von zwei Seiten aus betrachtet werden, nämlich vom individuellen Handeln aus und von den gesellschaftlichen Vorgaben aus und von der Vermittlung zwischen den gesellschaftlichen Vorgaben und dem individuellen Verhalten. Wenn man in der Entwicklungspsychologie nochmal guckt, ob es nicht doch irgend so etwas gibt, dann stellt man fest, es gibt doch das Modell der Entwicklungsaufgaben, und daran angeschlossen das Konzept der Bewältigung. Die Bewältigungsforschung sozusagen, böhnisch, aber ganz viele oder so, das hat sich sehr ausgeweitet. Also man hat Entwicklungsaufgaben, die spürt man sozusagen, weil sie einem nahegelegt wird. Und man hat dann Bewältigungsversuche. Es klingt auch sehr subjektwissenschaftlich, aber es ist sozusagen immer nur die Annäherung an das Bestehende. Also nicht die eigene Perspektive habe ich mir selbst entwickelt oder so etwas, sondern ich sehe eine Aufgabe vor mir, ich muss sie bewältigen. Also wir haben einmal eine Untersuchung gemacht, ich nenne sie jetzt nur als Beispiel, aber ich versuche nicht abzuschweifen oder so. Wir haben eine Untersuchung gemacht bei jungen Frauen, oder es waren junge Frauen mit dabei, und eine ist ziemlich bei der Untersuchung in psychische Turbulenzen geraten, weil sie gesagt hat, wir haben alle gesagt, in diesem Alter, warum bist du noch nicht verheiratet, wo sind deine Kinder? Und so, und die Oma und alle natürlich in der unmittelbaren Umgebung. Und dann hat sie sich gedacht, ja, die haben eigentlich recht, und hat ganz schnell und spontan hat sie geheiratet und Kinder gekriegt. Und dann ist es in ein tiefes Loch gefallen, weil es genau nicht ihre Perspektive war. Sie hat sozusagen einfach eine Perspektive übernommen, eine Entwicklungsaufgabe übernommen, sie auch tatsächlich erfüllt, und genau das hat sie in Schwierigkeiten gebracht. Also man muss vorsichtig sein mit den Entwicklungsaufgaben. Deswegen haben wir das Konzept auch nicht übernommen. Heute ist es so, dass in so einem eher neoliberalen Denken jeder Einzelne in übersichtlichen Situationen selbstständig sich entscheiden soll. Und das hat natürlich auch wieder Probleme, weil wer kann schon als Individuum sein Leben selbst bestimmen in den Verhältnissen? Sehr schwierig. Und das gilt auch für junge Geflüchtete, dass sie nicht einfach nur als Individuen ihr Leben selbst bestimmen können, sondern grundsätzlich bestehen immer Beziehungen, und zwar nicht nur zwischen freiwilligen Helfern und anderen, zwischen freiwilligen Helfern und anderen, sondern auch Beziehungen zwischen verschiedenen Geflüchteten. Die Johanna hat gemacht zu Netzwerken von Geflüchteten. Also die sind nicht einfach sozusagen, die stehen nicht einfach rum und warten, dass der Sozialarbeiter kommt oder so, sondern das ist auch nicht unsere Forschungsfrage, was macht der Sozialarbeiter mit den Jugendlichen und der Jugendlichen mit dem Sozialarbeiter, sondern es ist ein breiterer sozialer Kontext da. Wenn man die Übergänge als subjektives Handeln auffasst und dann auch als soziales Handeln von Subjekten auffasst, dann braucht man ein zusätzliches Konzept, weil nur Übergangsforschung kann auch sein Anpassung an bestimmte Voraussetzungen. Und deswegen ist in der Sozialpädagogik das Übergangskonzept mit dem Agency-Konzept verbunden worden. Agency wird im Deutschen häufig übersetzt mit Handlungsfähigkeit und ist auch sowas, aber wir bestehen auf dem Begriff von Agency in unserem Kontext, weil es sich um eine einzelwissenschaftliche Theorie handelt und nicht um die Kategorie Handlungsfähigkeit, die für Menschen charakteristisch ist und so aus der kritischen Psychologie. Die Handlungsfähigkeit der kritischen Psychologie ist die Basis für die individuelle Agency sozusagen, die völlig unterschiedlich sich ausbilden kann oder sich auch so stark verdeckt sein kann, dass sie überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmbar ist. Das interessiert uns. Wir übernehmen nicht einfach das Agency-Konzept aus der Sozialpädagogik, sondern verknüpfen das mit dem Handlungsfähigkeitskonzept der kritischen Psychologie. Menschen sind als Menschen handlungsfähig, aber empirisch gesehen in unterschiedlicher Weise. Agency. Agency ist vor allem deswegen wichtig, wenn es um die Überwindung von Krisen geht und, der Übergang vom Jugendsein zum, vom Jugendalter zum Erwachsenenalter ist von uns mitdefiniert als eine Krise, die überwunden werden kann. Und je mehr Krisen, das ist sozusagen eine Erfahrung, die wir auch selbst im Projekt gemacht haben, bei so biografischen Projekten, Leute, die es besonders schwer hatten, aber das hingebracht haben, die werden stärker durch die Krisen. Also Krise ist nicht nur eine fatale Geschichte oder sowas, die irgendwie überwunden werden muss, sondern wenn sie gut überwunden wird, vielleicht auch durch Mentoren gestützt und so weiter, dann bedeutet es erhöhte Agency oder auch Resilienz. Also es wird heute hauptsächlich unter Resilienz definiert. Also um nicht in die neoliberale Falle zu treten, die den Einzelnen allein verantwortlich macht, muss der Blick von der individuellen Agency erweitert werden auf die Social Agency, so wird es ja auch genannt in der Literatur, wodurch dann Individuum und Gesellschaft nicht dichotomisch gegenübergestellt werden, wobei das Individuum dann immer der Verlierer wäre, der sich nur noch anpassen kann. Also um diesen sozialen Zusammenhang zu erfassen, gibt es die Actor-Network-Theorie von Latour, bei dem davon ausgegangen wird, dass Agency in sozialen Prozessen mit vielen Beteiligten produziert wird. Wie heißt die? Latour heißt er. Die heißt Actor Network. Also deswegen kommt es sehr darauf an bei unserer Untersuchung auch, dass wir eben nicht so Individuum-Gesellschaft Beziehungen in den Mittelpunkt stellen, sondern den sozialen Kontext, in dem sich der junge Flüchtling bewegt, mit einbeziehen. Also Agency wird auch nicht als persönliche Eigenschaft von Individuen verstanden, sondern relational. Also bei dem Resilienzkonzept, da ist die Gefahr immer groß, dass man nur auf das Individuum guckt und sagt, oh, der ist durch die Krisen stark geworden oder so. Aber wichtig ist dabei, in welchem Netzwerk befindet er sich, wodurch ist er stark geworden, wie nutzt er die sozialen Netzwerke und so weiter. Und dass man das nicht sozusagen vereigenschaftet oder nicht nur vereigenschaftet. Es gibt natürlich individuelle Unterschiede, was jemand aushält und was jemand nicht aushält. Okay. Das waren jetzt sozusagen theoretische Grundlagen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, erstmal, bevor ich dann auf unsere Untersuchung und die Fallbeispiele kommen, wo Sie dann auch direkt mitreden können oder so. Überlegen Sie, ob Ihnen noch was dazu einfällt. Ja. Kleine Verständnisfrage. Ich bin nicht so der aktuelle Stand der Entwicklungspsychologie, den kenne ich jetzt nicht so. Was die kognitiven Fähigkeiten sind, das die standardisierten Tests, also HABIG oder diese klassischen, ja? Also, ja, unterschiedlich. Je nachdem, was man untersuchen will, sucht man sich Tests raus sozusagen und dann werden die in Längsschnittuntersuchungen immer wieder durchgeführt. Ich frage deswegen, weil das blüht ja den jungen Flüchtlingen auch. Also das ist ja sozusagen normal, dass man testet. Ja. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, bei jungen Flüchtlingen ist es noch folgendes Problem. Damit sie anerkannt werden als minderjährige Flüchtlinge, müssen sie unter 18 Jahre alt sein. Die Flüchtlinge, dadurch, dass sie Schweres erlebt haben, wirken oft älter. Sie haben oft keinen Pass, um zu beweisen, dass sie unter 18 Jahre alt sind. Was macht man jetzt? Man testet, aber nicht mit Tests, sondern indem man die Fingerknochen sozusagen untersucht. Das wird durchgeführt, tatsächlich. Die Fingerknochen werden untersucht und darauf das Alter bestimmt. Und wenn sich da zeigt, oh, das, der könnte aber jetzt über 18 sein oder so, dann verliert er den Status des minderjährigen Flüchtlings. Und damit hat man ihm sozusagen auch wieder das Ende der Jugendzeit signalisiert. Also, dass er die bestimmten Vorteile, die er als junger Mensch hätte, mit Ausbildung und sonst irgendetwas, dass er die dann so nicht mehr hat. Das ist, da sieht man, die orientieren sich gar nicht an der Entwicklungspsychologie, sondern die haben einfach festgesetzt, minderjährig heißt, ist gesetzlich geregelt. Und damit wird aber auch festgelegt, wann ist ein Flüchtling erwachsen. Wir machen das nicht mit in dem Sinn, sozusagen, wir kümmern uns nicht darum, ob ein minderjähriger Flüchtling wirklich unter 18 ist oder sowas. Oder wir werden auch nicht nur minderjährige Flüchtlinge nehmen, sondern auch junge Flüchtlinge, einfach so, je nachdem. Die Beispiele, die ich jetzt dann bringen werde, das sind auch Leute über 18. Also bevor ich zu meinen aktuellen Beispielen komme, möchte ich unsere Vorgängeruntersuchung noch erwähnen, weil sie bestimmte Problematiken für uns deutlich gemacht hat. Also wir hatten ein Projekt zum Übergang von jungen Migranten und Migrantinnen von der Schule zum Beruf. Die haben sozusagen am Ende ihrer Schullaufbahn, meist Hauptschule oder so, oder in dem Fall Hauptschule, mussten sie gucken, was sie für Lehre machen wollen, also wie sie sozusagen in die Ausbildung, Berufsausbildung einsteigen wollen. Und wir haben das untersucht. Mit ganz interessanten Methoden, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja. Es waren nur junge Geflüchtete, die in der Schule waren? Nee, keine Geflüchteten, sondern die Vorgängeruntersuchung waren einfach junge Migranten, Migrantinnen. Da waren gar keine Geflüchteten dabei, soweit ich weiß. Gell? Waren da Geflüchtete dabei? Wissen wir nicht. Ja, ja, genau. Ja. Und alle konnten Deutsch sozusagen, das heißt, sie waren schon lange da. Und also ist nicht die gleiche Klientel. Aber es gibt trotzdem Ergebnisse, auf die wir dann nochmal Bezug nehmen werden in Bezug auf Flüchtlinge, ob es da auch so ähnlich ist. Und zwar, also, wir haben versucht, wichtige Übergangsformen zu ermitteln bei diesen jungen Migranten und Migrantinnen. Und dabei verschiedene Umgangsformen oder Übergangsformen sozusagen festgestellt. Ich nenne ein paar. Nicht alles, weil sonst bin ich da eine Stunde lang damit beschäftigt, weil das war schon eine umfangreichere Untersuchung. Das erste haben wir genannt Schachspielersyndrom. Das Schachspielersyndrom. Das Schachspielersyndrom sieht so aus, dass die Leute nicht überlegen, was will ich, was interessiert mich, sondern sie überlegen, wie kann ich meine Chancen vermehren, und zwar in verschiedener Richtung. Beim Schachspielen ist es ja auch so, dass ich sozusagen einen Zug mache, um anschließend mehr Möglichkeiten zu haben. Also offener für weitere, andere Züge zu sein oder so. Aber in welche Richtung ist egal. Hauptsache Offenheit dann. Und was ich vorher gesagt habe von Vygotsky, dass Jugendalter Interessenentwicklung im Übergangsalter ist, dann sieht man daran, dass durch diesen Mechanismus verhindert wird, dass sie ihre Interessen entwickeln. Sondern sie versuchen nur, die Bandbreite zu erweitern, in der sie Chancen für sich sehen. Das kann ohne weiteres sein, dass wir so ähnliche Geschichte auch bei jungen Geflüchteten finden werden, die also nicht mehr danach fragen, was wollte ich eigentlich, was ist mein Ziel, wo geht's hin oder so, sondern wie kann ich möglichst viele Möglichkeiten mir schaffen, ohne zu überlegen, was sie eigentlich wollen. Da gibt es eine weitere Strategie, das haben wir Verweigerungsstrategie genannt. Das ist besonders raffiniert sozusagen. Da ist eigentlich nur die Absicht dahinter, alle Leute, die an Sie herantreten und fragen, was willst du denn werden oder so, dass man denen eine schnelle Antwort gibt, damit sie nicht weiter fragen. Also zum Beispiel, und diese Antwort soll aber so sein, für die von den Betroffenen aus, dass man das ganz bestimmt nicht werden kann. Also man hat sozusagen nicht ein Interesse entwickelt, sondern man hat nur ein Interesse vorgespiegelt. Verweigerungsstrategie. Also zum Beispiel eine betont, dass sie auf jeden Fall Stewardess werden will. Und dann sagt man, ja, aber hallo, du Stewardess kann man erst mit der Größe von sowieso werden. Und du bist viel zu klein dafür, das geht gar nicht. Und er sagt sie, ich will aber trotzdem Stewardess werden. Das heißt, sie besteht einfach darauf und damit ist die Diskussion abgeschlossen. Oder ein anderes sagt, sie will Friseuse werden, auf jeden Fall oder so, aber sie hat eine Allergie, mit der sie überhaupt nicht Friseusin werden kann. Und das wissen auch alle. Aber sie betont es. Das ist eine Verweigerungsstrategie. Damit wird sozusagen die Diskussion abgeblockt. Dann gibt es ein Effekt der subjektiven Überforderung. Wir haben so einzelne junge Migranten und Migrantinnen haben wir gefunden, die sich einfach nur durch die Frage, was willst du werden, was willst du machen, überfordert fühlen. Also eine Kollegin, die hat aus so einem Gespräch berichtet und die hat gesagt, immer wenn der gefragt wird, ja, wie geht's denn weiter, was willst du denn machen, der hat dann immer völlig überfordert gesagt, puh, das war alles. Mehr ist ihm nicht eingefallen. Überforderung. Will das nicht, ich fühle mich sofort überfordert. Und zwar deswegen, weil dauernd auf ihn eingeredet worden ist. Dann gibt es die Abwehrstrategie gegen pädagogische Beeinflussung. Die haben wir auch gefunden sozusagen. Das heißt, auch das Vorherige geht schon ein bisschen in die Richtung. Die Leute fühlen sich zum Teil bedrängt dadurch, dass sie dauernd unterstützt werden sollen in dem, was sie werden wollen. Also die pädagogische Unterstützung sozusagen ist dauernd eine Anforderung. Du musst das jetzt doch langsam dir etwas überlegen und so weiter. Ich helfe dir und so. Da kommt es darauf an, wenn man einen guten Mentor hat sozusagen, dem man vertraut und mit dem man alles bespricht, dann ist es gut. Aber wenn das einfach immer schon in der Schule der Druck aufgebaut wird durch dauernde Betriebsbesichtigungen und so weiter, dann fühlen sie sich nicht nur überfordert, sondern entwickeln sie Abwehrstrategien. Und es gibt noch etwas, was natürlich auch wichtig ist. Wir haben so Collagen erstellen lassen und dabei eine sehr starke Konsumorientierung festgestellt, weil in unserer Gesellschaft suggeriert wird, dass wenn man 6 Fragen richtig beantwortet, hat man 1 Million verdient oder so. Von den Medien aus sozusagen. Es gibt immer den ganz einfachen Weg, reich zu werden oder so. Und dann steht alles offen. Und deswegen haben dann einige Jugendliche haben dann da dauernd Ferienparadiese Collagen von Ferienparadiesen und so weiter gemacht. Aber nicht natürlich nur einzelne. Das waren so jetzt so einzelne Mechanismen sozusagen, die wir bei dieser Voruntersuchung gefunden haben. Und jetzt komme ich zu unserer derzeitigen Untersuchung, die für die bisher nur eine Voruntersuchung vorliegt. Aber die theoretischen Grundlagen, das haben Sie schon gemerkt, die haben wir schon, nämlich diese entwicklungspsychologischen Geschichten, dass es auf Interesse ankommt und so weiter, dann diese Übergangsforschung, Agency-Geschichte. Ja. Ich habe mal eine Frage, wann das jetzt Relativisierungen, die ihr vorgenommen habt, weil die sind ja jetzt alle defizitorientiert, also oder alle eher negativ gefasst. Ja. Wie nochmal, was ist die Frage dabei? Ob es auch Typisierungen waren, die jetzt nicht auf. Wo wir positive. Ja, das gab es schon auch. Das war auch zum Teil beeindruckend, sozusagen, dass dann in den Collagen eben richtig schöne Geschichten aufgetaucht sind und derjenige dann gesagt hat, dass er ein technischer Zeichner werden will. Und man hat es ihm sofort zugetraut sozusagen. Und man hat sofort gemerkt, das ist auch sein Ding. Das ist eine andere Geschichte. Ich bin jetzt nur auf die negativen Seiten eingegangen, ja. Und hat man das jetzt auch als subjektwissenschaftliche Methodik verstanden? Ja. Hat man dann, das war mit Kindern, oder? Mit Jugendlichen, weil die waren 16, 14 bis 16, ja. Hat man mit denen dann 14, ja, weniger akademischen Sprache danach nochmal besprochen, dass man das jetzt als so und so Strategie nennt? Oder, weil ich dachte, dass das zum Beispiel auch ein Teil von subjektwissenschaftlicher Methode ist, dass man das eigentlich nochmal spricht, was man daraus jetzt interpretiert hat und wie man das dann Ja. Genau, also man hat danach eben die polaren Gemeinschaften besprochen, die Interpretation derjenigen, die das selber hergestellt haben. Dann konnten die Klassenkameraden, Freundinnen und Freunde da auch noch dazu eben noch Kommentare dazu abgeben, die teilweise eben nochmal aus einem anderen Kontext eben das so gemacht haben und dann noch schlussendlich auch wir als Forscher. Dass es dann im Austausch war. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man versucht hat, ihm zu erklären, welche Theorie man da jetzt irgendwie reininterpretiert oder so, aber halt einfach so, dass man mehr Verständnis für ihn Ja, bitteschön. Mich würde interessieren, wie das ausfallen würde mit Nicht-Migranten in dem Alter. Ich kann mir vorstellen, dass es genau das gleiche, also sehr ähnlich. Ja, das habe ich ja vorher gesagt sozusagen, dass nicht nur wir dürfen uns ausschließen sozusagen, oder Sie dürfen sich nicht ausschließen, ich bin im anderen Übergangsalter. Aber Sie dürfen sich nicht ausschließen und dadurch kennen Sie solche Problematiken auch. Ja. Was ich sagen würde, das hat sich vielleicht unterschieden von jetzt Gruppierungen, die jetzt nicht keinen Migrationshintergrund hatten oder gemischte Gruppierungen, dass wir dort eben die Möglichkeit hatten, dass die Leute auch auf Restriktionen und auf rassistische Erfahrungen und so weiter auch ein bisschen eingegangen sind. Und so. Das halt auch thematisiert haben, als was, wo sie nicht so gut, wo sie sich halt benachteiligt fühlen und so weiter. Hätte wahrscheinlich in ihrem engen Klassenkontext vielleicht auch einen Ausdruck gefunden, das weiß man nicht, aber es war halt da nochmal so ein extra Moment. Ja. Das hat dann auch nicht. Aber ansonsten so der Unterschied zu ihrer Peer Group ist bei sonst relativ. Ja. Aber ich habe ja gesagt, dass wir Tandem-Interviews gemacht haben, das haben wir auch bei den Flüchtlingen wieder vor oder so. Ein Tandem-Interview hat den Vorteil, dass die Leute untereinander sich ergänzen und austauschen können. Die sitzen sozusagen, es sitzt nicht ein einzelner verunsicherter Jugendlicher einem Forscher gegenüber oder einer Forscherin gegenüber, sondern es sind zwei. Und das war auch ganz interessant, weil die zum Teil sich dann nicht nur die Bälle zugeschoben haben, sondern Kommunikation unter ihnen stattgefunden hat, wobei wir gemerkt haben, da gibt es etwas, was sie teilen, aber nicht weitersagen wollen, weil sie den Verdacht haben, dass wir auch irgendwo Pädagogen sind, zum Beispiel. Und dadurch hatten sie aber auch die Möglichkeit, sozusagen einen bestimmten Schutz zu haben. Aber das muss man immer einkalkulieren, dass es nicht so ist, dass man sagt in der kritischen Psychologie Intersubjektivitätsverhältnis, ich bin Subjekt, du bist Subjekt, wunderbar, alles in Ordnung oder so. Aber ein verunsicherter Geflüchteter, der einem deutschen Professor gegenüber sitzt oder sowas, es ist schon mal eine Diskrepanz. Und ich gehe auch davon aus, dass sie dafür, für diese Diskrepanzen, dass sie dafür schon Strategien entwickelt haben, was sie dann sagen. Und deswegen ist dieser Subjektzugang ist ein bisschen eingeschränkt. Und das muss man bei der Auswertung auch einkalkulieren. Ja? Wir haben uns auch einrichtet, ich habe im Jugendzentrum, ich habe studiert auch mit Romas aus Bulgarien und Rumänien zu tun. Und da mache ich auch so ähnliche Erfahrungen. Und wir dachten zuerst, so, warum jemand Muttersprachliches, das war es aber nicht. Ich habe gemerkt, wir brauchen Kontakt. Mhm. Das muss man sich hart erarbeiten. Den Kontakt muss man sich hart erarbeiten, das glaube ich ja. Das glaube ich. Weil sie natürlich auch in ihrer eigenen, in ihrem eigenen sozialen Kontext verwurzelt sind und so weiter. Da haben sie ganz bestimmte Vorstellungen entwickelt, wie man mit wem umgeht. Und das aufzubrechen ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. Hat man dann den Schülerinnen vorher gesagt, sucht euch einen Partner eurer Wahl aus für das Tandem-Interview? Ja, ja. Macht es halt dann auch eher bei Design Sinn, wo man eh eine Klasse hat, wo man sich schon ein bisschen länger kennt. Ja. Oder als wenn man das... Ja, ja, nee, das wäre gar nicht im Sinn von diesem subjektwissenschaftlichen Ansatz, dass man sagt, du mit dem. Ja. Weil dann ist wieder die Außenbestimmung da. Und so haben sie sich gerne sozusagen auch miteinander unterhalten und wurden nicht so unter Druck gesetzt. Aber der Druck war trotzdem da, weil nicht umsonst haben wir diese Abwehr- und Verweigerungsstrategien und so weiter dann auch gefunden. Schulkontext ja immer noch irgendwo waren. Also es fand zwar als Ersatz für eine Schulstunde statt, was ja dann meistens schon auch ein Anreiz ist, so, aber natürlich war es auch im Schulsetting, weil wir haben es auch versucht, irgendwie sie außerhalb von Jugendclubs oder so dann anzutreffen und haben dort auch mit eine ähnliche Sache durchgeführt. Aber es ist dann nochmal anders, also wen man da erreicht, also war eben dann auch so, dass man den halt den Kontext dann da auch mitdenken muss als Ja, den Untersuchungskontext muss man berücksichtigen. Also ich habe ja vorher gesagt, bevor ich jetzt, damit das nicht, da kein Irrtum entsteht, sozusagen, bevor ich jetzt so einzelne Fälle darstelle, die auf einzelnen Interviews beruhen, so Falldarstellungen, dass wir uns nicht beschränken werden auf Interviews. Und ich habe zum Beispiel, ich war vor einiger Zeit jetzt zur Vorbereitung unserer Untersuchung habe ich gehört, dass in einer ganz bestimmten Ecke von einer Kleinstadt, dass da junge Geflüchtete einquartiert werden sollen, weil da eine Berufsschule auch in der Nähe ist, wunderbar. Und deswegen werden die dann aus verschiedenen Landkreisen, sollen die dort konzentriert werden. Bin ich hingefahren, habe ich festgestellt, oh, ein sehr schöner Komplex, aber da gibt es ein verwahrlostes Gebäude, was ist denn mit dem los? Ach so, ja, da ist vorher auch schon ein Security-Container aufgestellt, direkt beim Eingang sozusagen. Und in einer herrlich gestalteten Wohnumgebung sozusagen ist dann ein Gebäude, in das die Flüchtlinge einziehen sollen, das heruntergekommen ist und so. Und von Security gleich bewacht wird. Da steht dann auch schon dran, Essen von da bis da und so weiter. Und daran merkt man, dass es nicht einfach nur darum gehen kann, bei unserer Untersuchung Interviews zu machen. Und deswegen haben wir für unsere Untersuchung haben wir auch festgestellt, dass wir eine andere Methode brauchen, sozusagen, anderes Design brauchen. Nicht nur Interviews und so und die dann auswerten, sondern, und dann haben wir ewig rumgesucht und gestern haben wir darüber gesprochen, der Karl-Heinz Braun, der für die kritische Psychologie von Anfang an ziemlich wichtig war, hat auch einige Bücher dazu geschrieben und so weiter, geschrieben und der hat dann so eine Reportagemethode entwickelt. Und die schauen wir uns jetzt genauer an, um das sozusagen alles einzubeziehen. Die äußeren Umstände und so und die Ergebnisse der Interviews und das miteinander verknüpfen. Also das ist der Plan und wir haben eine Voruntersuchung schon durchgeführt und darüber berichte ich jetzt. Also Voruntersuchung. Uns geht es ja darum, welche Chancen und Möglichkeiten die Geflüchteten im sozialen Kontext selbst wahrnehmen, auch vor welche Probleme sie sich gestellt sehen und wie sie diese überwinden wollen. Im Folgenden werden drei Interviews dargestellt, kurz dargestellt, drei Fälle sozusagen kurz dargestellt, und zwar von jungen syrischen Männern. Also, ich beginne mit Amur. Die Rahel, die das gemacht hat, die hat sich an unsere Darstellungsweise gehalten, und das sieht so aus, dass man das ganze Interview so lange durchsieht, bis einem ein Satz auffällt, der dieses Interview sehr stark charakterisiert. Und der ist die Überschrift dann für den Fall. Und die Überschrift für diesen Fall von Amir ist: Ja, aber so ist das Leben. Im Leben nie Stopp, man muss wieder studieren, arbeiten. Das ist sozusagen Amir. Amir kommt aus Syrien, aus einer Stadt nahe Kobani. Er ist 20 Jahre alt und muslimischer Kurde. Er hat in Syrien Abitur gemacht und dort ein Semester Mechatronik an der Universität in Aleppo studiert. Vor der Flucht hatte er auf Anraten seines Vaters versucht, ein Stipendium-Visum für Deutschland zu bekommen. Der bürokratische Prozess dauerte aber so lange, dass er bereits auf der Flucht war, als die positive Rückmeldung aus Deutschland kam. Die hat ihn gar nicht mehr erreicht. Also er ist geflohen und kam dann auf der Flucht auch in Deutschland an. Seine Familie lebt noch in Syrien. Amir ist seit circa 1,5 Jahren in Deutschland und seit rund einem Jahr als Flüchtling anerkannt. Das sind alles Außenbedingungen. Gar nicht so schlechte sozusagen. Zur Zeit des Interviews macht er einen Jugendintegrationskurs und wohnt in einer privaten Wohngemeinschaft in einer Kleinstadt. In der Vergangenheit hat Amir viele Erfahrungen gemacht, die ihn darin bestärkten, dass er es schaffen kann, auch wenn es schwierig ist. Explizit verweist er unter anderem auf seine Erfahrungen, einen Minijob in Deutschland bekommen zu haben, sowie der im Endeffekt erfolgreichen Bewerbung für ein Stipendienvisum in Deutschland. Zitat von Amir: Nach 2 Monaten, ich habe gesucht, bei Firma nach einem Job, aber nach 2 Monaten habe ich einen Minijob gefunden. Das war einfach. Ja, ich habe die 8.900 Euro, also ca. 9.000 Euro für meine AOK und für meine Wohnung bezahlen und für meinen Deutschkurs bezahlen müssen. Bis kann ich die deutsche Sprache lernen. Ja, ein paar Tausend bleiben, so ich kann studieren, das war die Idee. Ich finde auch, dass es funktioniert. Das heißt, es ist nicht einfach so die traditionelle Vorstellung, die Flüchtlinge kommen, sind total arm und haben nichts mehr und so, nur noch die Kleider am Leib und so, das gibt es alles. Aber in dem Fall ist es eben nicht so. Sondern er hat noch Geld und er weiß auch, was er damit anfangen will. Und seine bisherigen Erfahrungen stimmen ihm zuversichtlich. Zitat: In Deutschland, glaube ich, gibt es viele Möglichkeiten, du kannst es schaffen. Seine mittelfristige berufliche Orientierung ist es, ein duales Studium in angewandter Informatik zu absolvieren. Dies begründet er mit den aus seiner Sicht vorteilhaften Aspekten eines dualen Studiums, seinen Interessen und der Relevanz dieses Bereichs für die Zukunft. Denn langfristig orientiert er sich auf eine aussichtsreiche berufliche Karriere bei einem großen Unternehmen hin. Falls er keinen Studienplatz in angewandter Informatik bekommt, möchte er Wirtschaftsinformatik studieren. Die Orientierung zu arbeiten und zu studieren ist bei ihm stark ausgebildet, sodass auch widrige Umstände für ihn keinen Grund darstellen, diese Orientierung nicht weiter zu verfolgen. Zitat: Ja, aber so ist das Leben. Im Leben nie Stopp. Man muss wieder studieren, arbeiten. Das ist sozusagen dann die Überschrift geworden. Der Wunsch zu studieren hatte er bereits in Syrien. Sein angestrebtes Studienfach hat er in seinem Kontext in Deutschland nach intensiver Orientierungstätigkeit allerdings modifiziert, statt Mechatronik nun Informatik. Seine Orientierungstätigkeit war sehr intensiv und umfassten eigenständige Recherchen, unter anderem in Prospekten der Agentur für Arbeit, den Besuch von Informationsveranstaltungen, direkt Erfragen von Möglichkeiten bei Unternehmen, Informationsgewinnung durch Ehrenamtliche sowie das Absolvieren eines Praktikums. Zitat: Ich habe in Angewandte bestärkt. Ich habe ein Praktikum gemacht in Angewandte und mich bestärkt. Ich habe gesehen, die Leute, welche Richtung ich finde besser, und das gefällt mir für mich. Also es ist schlechtes Deutsch, aber es macht gar nichts, sondern es ist so, dass man deutlich merkt, das, was ich vorher gesagt habe, zur Ausbildung von Interessen, das funktioniert bei ihm. Er basiert auf bestimmten Interessen und bildet die auch weiter aus. Und seine Orientierungstätigkeit ist sehr stark geworden auf dieser Basis und dadurch gewinnt er auch eine Lebensorientierung. Ob sie funktioniert, das muss ich erst beweisen, aber es ist eine Möglichkeit. Ja. Wie war dieses Interview aufgebaut? Also war das halb strukturiert oder gab es da Fragen im Vorhinein? Es war Leitfadeninterview, das schon, aber man hat ihn ziemlich stark reden lassen. Und es war nicht einfach, die Interviewsituation war nicht einfach, sie hat ohne Dolmetscher stattgefunden, wie man auch da hört und so. Und manches kommt dann ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen banal rüber, ein bisschen undifferenziert rüber oder so, aber das hat sprachliche Gründe. Aber für uns ist jetzt nur wichtig in diesem Zusammenhang, dass das jemand ist, der bestimmte Voraussetzungen auch dafür hat, dass er seine Interessen weiterentwickelt und das über eine ausgeprägte Orientierungstätigkeit. Was hier noch gar nicht drinnen ist, ist sozusagen, dass er natürlich über Smartphone und so weiter überall rumguckt und rummacht und so weiter und auch die Sprache versucht da zu vervollständigen und so. Er langweilt sich keinen Moment. Also das ist eine spezifische Situation. Die Ausbildung seiner Orientierung, diese Tätigkeit war sehr intensiv, ist räumlich, zeitlich, gesellschaftlich wie auch sozial nicht auf seinen Aufenthaltsort und auf die Aufenthaltsdauer in Deutschland begrenzt, sondern hat einen Überhang aus dem vorherigen Kontext. Also wo er dann landen wird, weiß er auch nicht und so weiter, aber er weiß auch, wo er herkommt und so weiter. Und er versucht an das anzuknüpfen, positiv anzuknüpfen, was er an seinem Herkunftsland früher erlebt hat, bevor die Bomben gefallen sind. Als zentrale Voraussetzung zur Erreichung seiner Ziele sieht er die deutsche Sprache. Zitat, ich glaube, es ist nur die Sprache. Die Sprache ist der Key, der Schlüssel. Das kann man jetzt auch wieder nicht verallgemeinern, sozusagen, für Flüchtlinge die Sprache ist sehr wichtig, sondern in Deutschland ist es so, dass alles über die Sprache abgewickelt wird, sozusagen, ziemlich stark, denke ich. Was meinst du, Johanna? Ja, das ist für ihn als jemand, der aus spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen, also ein Träger spezifischer gesellschaftlicher Verhältnisse, generalisieren, dass in Deutschland überall Sprache das Allerwichtigste, Zentralste ist. Ja, ja, ja. Ja, das kommt darauf an, worauf er zielt und so weiter. Für ihn ist es in der Form. Für ihn ist es. Und die deutsche Sprache stellt für ihn allerdings eine seiner größten Herausforderungen dar, unter anderem für einen erfolgreichen Studiumsbeginn. Und es ist ja so, dass jeder unterschiedliche Vorstellungen davon hat, ob er selbst begabt ist für die Sprache oder nicht. Er sieht sich eigentlich nicht als begabt für die Sprache an. Er weiß, dass das ganz hart ist für ihn, die deutsche Sprache zu lernen. Nicht nur, weil er aus dem arabischen Raum kommt. Also er sagt, Zitat, die Firma, ich war dort, sie heißt sowieso, sie haben nicht angewandte, nur Wirtschaftsinformatik, aber es ist schwer für uns, weil wir sind Ausländer. Es kommt aber auch Jura im Studium vor und das ist noch schwieriger wegen Sprache. Weitere Herausforderungen zur Zielerreichung sind für Amin seine eingeschränkte Mobilität, ein Mangel an Wissen und Information sowie ein kleines soziales Netzwerk. Wie begegnet Amir diesen Herausforderungen? Bis er den Integrationskurs beginnen konnte, welchen er nun auch nutzt und so weiter, nahm er das Angebot von 2 Ehrenamtlichen an, ihm kostenfrei Deutschunterricht zu geben. Außerdem bemüht er sich um eine Arbeitsgelegenheit in einem Altenheim. Zitat, ich habe auch einen Mann kennengelernt, er hat mich gefahren dorthin, ich habe dort sozial gearbeitet, pro Stunde 1 Euro, in Alzheimer, ja, Altenheim. Es waren auch 3 Monate. Ich war in Englisch gut, aber für Sprechen Deutsch schwierig, das hilft mir nicht. Also, er hat den 1-Euro-Job nicht übernommen, mit dem Hinweis, da sieht man wieder, wie man in Deutschland ausgebeutet wird oder so, sondern er hat es auch für sich als Chance begriffen. Also, obwohl es mit Alzheimer-Leuten zu tun hatte. Er hat sozusagen auch auf dem Weg wiederum, so komisch das klingt oder so, hat er versucht, auch wieder mehr Deutsch zu lernen. Also in die deutsche Sprache sozusagen und Sprachkultur einzudringen. Um seine eingeschränkte Mobilität zu überwinden, die hauptsächlich des rückenhaften öffentlichen Verkehrs in seiner Wohngegend geschuldet ist, griff er bisher auf seine Kontakte zu Ehrenamtlichen zurück. Diese fuhren ihn täglich zum Praktikumsplatz und zu Informationsveranstaltungen. Zitat, ja, der Mann hat mich dorthin gefahren und als ich im Praktikum war, sie haben auch, weil es gibt keinen Bus. Die dritte Hürde, Wissen und Information, der begegnete er mit den bereits unter Orientierungstätigkeiten aufgelisteten Handlungen, also sich überall dauernd informieren, überall Kontakt aufnehmen. Sich nicht auf die Community aus Syrien zurückziehen. Unterstützend war bei Amir hierbei neben der Agentur für Arbeit waren vor allem Ehrenamtliche. Wie kam er an deren Kontakte? Amir nahm, um sein soziales Netzwerk aufzubauen, an verschiedenen sozialen Aktivitäten teil, angefangen von klassischen Konzerten über Fußballspielen bis hin zu Spielnachmittagen in einer christlichen Kirche. Die gewonnenen Kontakte nutzte er proaktiv. Zum Beispiel fragte ein Mann des Fußballvereins, ob er bei ihm im Altenheim arbeiten könne. Also er hat sich nicht dann auf den Fußball nur konzentriert, sondern immer geguckt, wie er seine Interessen noch weiterentwickeln könnte. Amirs Bewältigungsstrategien bewegen sich primär auf der handlungs- und problembezogenen Ebene. Ehrenamtliche haben für Amir eine entscheidende Rolle und Unterstützung gespielt. Also, Zitat, ja, ich kenne den Chef von dem Altenheim, ich sage immer, ich habe ein Problem, ein Praktikum gemacht. Er sagt, gut gemacht. Ich sage, ich habe einen Minijob und er sagt, okay, gut gemacht. Also, das Zitat weist auch darauf hin, er entwickelt seine Interessen, aber er passt sich dabei extrem an. Wir haben keine Kritik von ihm gehört, sozusagen an Deutschland oder an den Verhältnissen hier oder so, sondern einfach nur, er weiß, was er will und das setzt alle Hebel in Bewegung. Also das ist jetzt deswegen nicht einfach das positive Beispiel und jetzt kommt das Negative oder so, sondern es ist ein Beispiel, unter bestimmten Voraussetzungen gibt es das. Und zwar nicht nur bei dem Armin, sondern auch sonst gibt es das. Aber wie häufig es ist, weiß man nicht, weil wir haben keine quantitative Untersuchung gemacht. Aber es gibt es. Aber bei diesen Interviews, die gemacht worden sind, sind ganz unterschiedliche Situationen aufgetaucht. Also der nächste Fall ist Mustafa. Da haben wir wieder geguckt im Interview, was ist so der zentrale Punkt in diesem Fall, finden wir ein Zitat dazu. Und das Zitat ist, ich kann nicht machen, irgendwas warten. Also nur warten. Mustafa ist 21 Jahre alt, kommt aus Syrien. Zum Zeitpunkt des Interviews ist er seit einem Jahr und 9 Monaten in Deutschland, ganz ähnlich wie beim vorherigen, und wartet auf den Bescheid seines Asylantrags. In Deutschland wohnt er in einem Teilort mit rund 600 Einwohnern, seine Eltern leben in Jordanien. Nach der Schule hat Mustafa als Süßwarenhersteller gearbeitet, sowie 2 Jahre als Steinmetz in Libyen. Seine Situation in Deutschland ist geprägt vom Warten auf den Asylbescheid. Zitat, ich weiß nicht, was mache ich jetzt? Ich gehe nach Karlsruhe und sie sagen immer, warte, warte, warte. Aber warum? Warum immer warten? Mustafas Orientierungsgrundlage kann mit folgendem Satz von ihm beschrieben werden. Ich kann nicht machen, irgendwas warten. Deswegen diese Überschrift über das Interview. Der Inhalt dieses Satzes zieht sich wie ein Motto durch das gesamte Interview. Nicht nur bezogen auf das noch andauernde Asylverfahren, sondern auch auf andere Lebensbereiche nimmt er dieses Motto zur Hand, um sein Nichthandeln zu erklären. den erwarteten positiven Bescheid macht er zum erlösenden Heilsbringer, durch welchen er vom Warten und Nichtskönnen befreit würde. So könne er beispielsweise, sobald der Bescheid da ist, in die Schule gehen und Deutsch lernen. Zitat: Aber wenn ich habe Bescheid, ich gehe nach Schule, jetzt keine Schule. Sein sehr lang andauerndes Asylverfahren und die damit erlebte Ohnmacht an der Verfahrensdauer nichts ändern zu können, führte dazu, dass er seine diesbezüglich wahrgenommene Handlungsunfähigkeit nun auch auf andere Lebensbereiche bezieht. Die vergangene Zeit in Deutschland betrachtet Mustafa als schwierige Zeit, in der er oft traurig gewesen ist, vor allem aufgrund seiner Arbeitslosigkeit. Zitat: Traurig, ich kann nicht sitzen hier und keine Arbeit. Seine zukunftsbezogene Orientierung bezieht sich entsprechend zum einen auf Arbeit, wenn auch sehr vage formuliert, zum anderen auf einen Schulbesuch, um gut Deutsch zu lernen. Welche Art der Arbeit ist sekundär für ihn oder primär für ihn? Also jetzt wieder ein Zitat aus dem Interview. Was wünschst du dir für dein Leben in Deutschland? Hast du Träume oder Ideen? Mustafa: Jetzt? Nein. Jetzt? Nein, keine Träume. Jetzt, ich möchte Schule gehen und arbeiten. Interviewer: Was möchtest du denn arbeiten? Mustafa: Egal jetzt. Nicht Süßigkeiten oder Steinmetz. Anderer Beruf. Interviewerin: Irgendwas? Du würdest alles arbeiten? Mustafa: Alles, alle. Und dann wieder Interviewerin: Hast du schon geschaut, was man arbeiten kann? Mustafa: Nein, es ist egal. Also sozusagen ganz andere Herangehensweise als bei dem vorherigen. Auch ist auch kein akademisch gebildeter Mensch sozusagen, sowieso schon nicht. Sonst hat er eigentlich ziemlich ähnliche Voraussetzungen. Aber er ist sozusagen in einer Sackgasse, befindet er sich, das spürt er. Und Mustafas Orientierungstätigkeiten im Bereich Sprache und Arbeit sind gering. Im Interview wird deutlich, dass er nicht weiß, wie man eine Arbeit bekommen kann, welche Berufe es gibt, welche Tätigkeit er gerne ausführen möchte, was die Agentur für Arbeit ist und so weiter. Bezüglich seiner Orientierung, Deutsch lernen zu wollen, wendet Mustafa eine Bewältigungsstrategie an, die als emotionsbezogen bezeichnet werden kann. Er nimmt eine resignative Haltung ein und konstatiert, erst nach Erhalt des Bescheids gut Deutsch lernen zu können. Bezogen auf seine Orientierung zu arbeiten, hat er sich an eine ehrenamtliche Unterstützerin gewandt und sie um Hilfe gebeten. Nun wartet er auf die Ergebnisse ihrer Bemühungen. Interviewer: Was hat sie gesagt? Mustafa: Sie sagt, keine Probleme, warten. Sie sagt, warte und ich warte. Weil er nämlich, Mustafa nimmt sich primär als handlungsunfähig wahr, wohingegen er anderen die Handlungsfähigkeit zuschreibt und in der Folge diesen anderen zum Teil die Handlungsaufträge übergibt, nämlich die Arbeitssuche. Also er hat ja gesagt, such mir eine Arbeit. Und dann hat er gedacht, die muss ja eine Arbeit finden. Aufgrund seiner eingeschränkten Orientierungstätigkeit nimmt er objektiv gegebene Handlungsmöglichkeiten nicht wahr. Seine Bewältigungsstrategien sind in der Folge primär auf emotionaler Ebene zu kategorisieren. Hierbei sind insgesamt zwei Strategien prominent: Verantwortung abgeben und Resignation. Relevante Unterstützer sind für Mustafa vor allem drei Ehrenamtliche, die regelmäßig in seiner Unterkunft zu Besuch kommen. Was Mustafa längerfristig tun oder ob er in Deutschland bleiben möchte, weiß er nicht. Zitat: In der Zukunft, ich weiß nicht. Das ist sozusagen der Abschlusssatz von dem Ganzen. Es könnte jetzt so klingen, der Text ist nicht von mir geschrieben, er klingt so ein bisschen fast wie Diagnostik. Das sollte nicht sein. Es ist kein Versuch sozusagen, den zu diagnostizieren. Und zu sagen, so ist der. Sondern es ist der Versuch, unter bestimmten Lebensbedingungen ein subjektiv funktionales Verhalten darzustellen, das ihm aber letztlich auch selbst schadet. Was er noch nicht ganz verstanden hat zu diesem Zeitpunkt von dem Interview. Dass er sozusagen durch diese mangelnde Orientierungstätigkeit auch Schwierigkeiten haben wird, weiterhin Fuß zu fassen. Und er möchte Fuß fassen. Also es ist nicht so, dass er überlegt, ob er nicht nach Schweden gehen soll oder sowas. Das gibt es auch. Und dass dadurch sozusagen die Orientierungstätigkeit im Land nicht so hoch ist, sondern er sieht sich einfach in der Warteposition und damit ist er natürlich auch kritischer als der Vorhergehende. Der Vorhergehende, der muss sich auch einiges schönreden, in bestimmter Weise, damit er seine Interessen sozusagen optimal vorantreiben kann. Während er sich eher in die Position der kritischen Resignation begibt. Warum lassen die mich dauernd warten? Und ich bin überzeugt, dass dieser Fall, dass der häufiger ist als der erste Fall, aber ich weiß es nicht. Aber man hört so einiges. Aber wir haben ja auch noch keine Untersuchung gemacht, sondern nur so einzelne Fälle. Okay, jetzt Sie erst und dann Sie. Eine methodische Frage, wie haben Sie das denn ausgewertet? Also aus einer gewissen Auswertungsmethode? Also, das ist ja eine Voruntersuchung. Und für die Interviews, ja. Die Basis ist ein Leitfaden und entsprechend dem Leitfaden wurde die Auswertung strukturiert. Arbeit, Ausbildung und so weiter. Und ich habe jetzt nur gesagt, dass der erste Schritt ist, dieses Interview so lange durchzunehmen, bis man draufkommt, was der Schlüssel ist für dieses Interview. Das ist ziemlich wichtig. Und wir haben vor, sozusagen jetzt, da sind wir dabei, die Rita hat schon einiges transkribiert dann auch und so, beim anderen, ja genau, aber auf jeden Fall sind wir dabei, die Methode so zu entwickeln, dass wir nicht einfach nur alles transkribieren und dann nach Grounded Theory vorgehen und kodieren, das ganze Interview durchkodieren und dann übergeordnete oder Zusammenfassungen von einzelnen Kategorien bilden und dann zum theoretischen Kodieren kommen und so weiter. Gibt es ja feste Methodik oder so. So wollen wir nicht vorgehen, sondern wir wollen so vorgehen, dass wir Schlüsselszenen suchen. Erstmal die Überschrift sozusagen, damit wir wissen, wofür steht das Interview und dann suchen wir Schlüsselszenen. Die bilden dann auch das Zitat. Und nach dem Zitat kommt normalerweise eine Paraphrase. Paraphrase heißt, mit eigenen Worten das nochmal wiederholen, was da steht, damit alle wissen, wie man es selber verstanden hat. Und dann kommt die Interpretation dazu. Und so ein bisschen ist das ja auch, so ist das ja auch gemacht worden hier. Also daran hat sich etwas gehalten bis jetzt. Ob das so funktioniert, von der Auswertung her, das wissen wir noch nicht. Ja. Nee, so, erstmal. Und die Interpretation wird dann nochmal mit den Geflüchteten besprochen oder nicht? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Also die Rahel, die da ihre Masterarbeit dann auch drüber schreibt und so weiter, die arbeitet in diesem oder hat in diesem Bereich gearbeitet. Jetzt ist sie allerdings, das sind auch wieder die Lebensumstände heutzutage sozusagen, jetzt ist sie beruflicherseits ist sie nach München gezogen und das macht es nicht einfacher sozusagen, jetzt wieder in Kontakt zu kommen und so weiter, sie kommt nur ab und zu noch und so und versucht sozusagen in München dann ihre Masterarbeit fertig zu machen mit Kontakten zwischen uns, Telefon und Medien. Aber also ich stelle das jetzt auch nicht dar als die idealtypische subjektwissenschaftliche Untersuchung, sondern wir haben einfach auch unsere Einschränkungen. Und das muss man sozusagen berücksichtigen. Wir wollen so weit wie möglich subjektwissenschaftlich herangehen. Und wenn wir feststellen, oh, das geht aber schief, die erzählen uns einfach irgendetwas, weil sie Angst haben vor uns oder so, dann ist das Intersubjektivitätsverhältnis nicht gegeben. Und wenn es gar nicht gegeben ist, dann wird das Interview entsorgt, weil es misslungen ist. Aber es ist meistens so, auch hier war es so, dass die Leute erstmal mehr oder weniger fremdbestimmt, das habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, erst fremdbestimmt am Interview teilnehmen, ja, kann man ja mal machen oder so, aber ich weiß auch nicht, wenn ich dir einen Gefallen tun kann, dann nehme ich halt jetzt teil und so weiter. Und das, aber uns kommt es darauf an, dass im Laufe des Interviews jemand merkt, dass das für ihn selbst auch wichtig ist. Und das spürt man. Also, dass die Leute plötzlich ins Reden kommen und so weiter und nicht so stockend und immer gucken, ob sie auch alles richtig sagen und so weiter, sondern dass man merkt, ah, jetzt versuchen sie, ihre Sachen etwas zu verarbeiten. Und dann ist das Interview gelungen. Ja. Das ist auch das Dilemma so in der Praxis. Halt, hier im Jugendzentrum bin ich mit ganz vielen Leuten in so einem, in der Beziehung. Mhm. Und hier so Gespräche auch für euch, aber auch keine Zeit, das zu dokumentieren oder so. Das geht gar nicht im Jugendraum. Ja, ist klar. Ja. Und ich habe heute mal Zeit, meine Arbeit transparent zu machen, so der Fachanführlichkeit. Jetzt kriege ich gar nicht hin. Ja, weil ich voll drin bin. Und das würde dann, halt ich das dann zwischen Praxis und Forschung, dann ist das damit funktioniert, weil schon die ganzen Einrichtungen der Stellen schon so angelegt sind, dass es nicht möglich ist. Mhm. Ja, eben, wir kommen von, deswegen kommen wir notwendigerweise von außen. Und wir werden wahrscheinlich auch Dolmetscher dann benutzen müssen und dann müssen wir gucken. Dann. Ich wollte gerade fragen. Ja. Ging das alles ohne Dolmetscher? Das ging ohne Dolmetscher, ja. Weil die haben sozusagen, beide konnten so weit das verstehen, weil sie schon länger da waren. Und ich glaube auch, dass der letzte Fall, dass der schon vorher etwas mit Deutsch zu tun hatte. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, ja. Oder er tut sich besonders leicht, ich habe keine Ahnung. Ja? Das waren ja jetzt beide Syrer. Ja. Das waren insgesamt hat sie drei verschiedene Herkunftsländer gehabt. Syrer, Afghanen und was war das dritte? Syrer, Afghanen, ich habe es vorher mal genannt, jetzt weiß ich selber nicht mehr da. Muss das sagen. Also drei Libyen war, glaube ich, noch. Kulturspezifische Bewältigungsstrategien auftauchen werden. Mhm. Nee, Entschuldigung, ich habe gerade noch mal geguckt. Ja. Die Fälle, die ich hier dargestellt habe, das waren nur Syrer. Genau. Ja, ja, aber insgesamt hat sie aus drei Ländern. Ja, und jetzt in der kommenden Untersuchung soll es ein bisschen, gibt es da einen Fokus oder ist das? Nee. Also es sollten schon. Das, wir haben ja einen Projektantrag schreiben müssen und so weiter und die Böckler Stiftung hat das finanziert, aber nach Verhandlungen und die Verhandlung ging dahin, dass sie gesagt haben, wir sollten nur Flüchtlinge, die eine Bleibeperspektive haben, nehmen. Also nur Bleibeperspektive. Wenn jemand gar keine Bleibeperspektive hat, also was weiß ich, Romas, die gerade gekommen sind oder so, sicheres Herkunftsland und so weiter heißt es, dann, das geht nicht. Ich finde es sehr interessant. Ich habe heute auch ehrenamtlich einen Deutschkurs und habe junge Männer, die alle genau in dieser Übergangsphase sind. Und, ich habe so ein Seminar auch besucht von einem Institut in Kassel, wo es auch um Bewältigungsstrategien verschiedener Kulturen geht. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Jura und die Lehrer beispielsweise auch sehr unterschiedlich umgehen mit diesen Herausforderungen. Ja. Und zum Beispiel den Eritreern hat das Gefühl, die denken eher wirklich in Phasen. Und in Phasen? In Phasen, ja, jetzt sind sie in Deutschland, jetzt ist eine neue Phase. Und dann gab es jetzt bei zwei jungen Männern die Sache, dass das Wichtigste war, eine Wohnung finden. Und der Fokus war komplett also auf diesen Ziel, eine Wohnung zu finden. Und ich hatte auch jetzt im Gespräch mit anderen Ehrenamtlichen und Psychotherapeuten, kam irgendwie so auf, dass das so eine Wohnung finden, so der Eintritt ins Erwachsenenalter ist. Also ach so, ja, ja, im Moment noch in der Familie bei irgendeinem entfernten Bekannten. Mhm. Und dass das so der Fokus ist, um ein erwachsener Mann zu sein, muss man eine eigene Wohnung haben. Mhm. Und bei den Syrern habe ich es auch eher so erlebt, dass sie andocken an das, was in Syrien war und vielleicht auch eher Studenten und so ein bisschen aktiverer, also auf die Bildung bezogen. Mhm. Ja, aber man sieht daran, die zwei Fälle, die ich gezeigt habe, dass es nicht, dass es da auch ganz unterschiedliche Fälle gibt. Nur ich finde es spannend, so die Tendenzen. Wahrscheinlich in den Interviews wird es vielleicht auch rauskommen, dass eben also kulturspezifische Bewältigungsstrategien zum Vorschein kommen. Ja, und dass man die Bedeutung sozusagen berücksichtigt, die bestimmte Sachen für sie haben. Ja. Einfach, ohne dass man die das jetzt bewertet. Erstmal du noch? Also ich bin mir auch sicher, dass, dass es da Unterschiede gibt. Ich würde aber sehr, sehr vorsichtig sein, also dazu so ein bisschen kulturalistischen Weg ranzugehen. Hm. Ich glaube, was hier sehr deutlich geworden ist, ist eher sowas wie der Unterschied im kulturellen Kapital, also wie das jetzt Wort Jules fassen würde, also das wäre auch das jetzt, was mir jetzt mit Flüchtlingen, die ich kenne, aufgefallen ist. Also zwei meiner Mitbewohner waren Flüchtlinge und da war es ungefähr genauso verteilt. Der eine hat halt eben akademische Bildung, der andere nicht und entsprechend sah dann die Strategie dann da aus. Und da würde ich sagen, eben der Unterschied. Also ich stehe zum Beispiel jetzt auch einem Studenten aus Damaskus wahrscheinlich kulturell näher als einem Gaswasserinstallateur aus Klagenfurt. So. Also. Weil er studiert in Klagenfurt. Okay. War keine Äußerung gegen die Österreicher. Ja, das muss man ja wissen. Genau. Johanna? Da sind wir entfernt, weil das wäre dann mehr so von oben nach unten interpretieren, sozusagen. Wir wissen schon, wie das ist in Eritrea und dann wissen wir auch und so. Aber das war bei Ihnen jetzt gerade nicht so, sondern es spielt natürlich eine Rolle, welche Erfahrungen jemand vorher gemacht hat in dem Land, aus dem er kommt und welche Zielsetzungen und welche Wege jemand auch beschreiten kann und welche nicht. Und das muss man schon rauszubringen versuchen, aber vom Subjekt aus. Also nicht übergeordnet zu gucken, wie sind denn die Eritreer oder sowas, sondern vom Subjekt aus. Und da kann man sagen, also für diesen Eritreer ist es charakteristisch, dass, und er erzählt mir, dass das in seinem Heimatland immer so ist, dass der Mann erst eine Wohnung haben muss, bevor er erwachsen ist oder sowas. Und dann ist das ja schon interessant. Aber nicht, ob es in Eritrea dann wirklich so ist, aber er meint es halt so. Gell? Und er hat halt diese Erfahrung so gemacht. Ja, bitte. Ich wollte auch nochmal nachfragen, Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass es multiperspektivisch sein soll, die Untersuchung. Wollen Sie dann auch mit den Ehrenamtlichen Kontakt aufnehmen, die jetzt auch gerade da mehrfach erwähnt wurden? Ja, ja. Und dann auch mit den Interviews durchführen und dann gucken, ob das deckend oder nach was wird dann... Ja, wo die Unterschiede liegen, wie auf was die einen achten, auf was die anderen zum Beispiel, was ich gesagt habe, inwiefern sie zum Beispiel auf die Interessen der Leute achten. und so. Wenn vorher die Leute gesagt haben, ich will und ich mache und jetzt werde ich mal und so weiter, und dann stellt man vielleicht beim Ehrenamtlichen fest, dass der ganz andere Interessen verfolgt oder so. Oder der eine will sich dauernd anpassen und der kann auch andersrum sein und der Unterstützer arbeitet aber immer dagegen, dass der sich immer nur anpasst und so weiter. Was Sie vorher gesagt haben, dass Sie leider dann nicht da forschen können, weil Sie keine Zeit dafür haben oder so. Sie haben aber einen Vorteil, weil es gibt nicht nur eine kritisch-psychologische Forschung, sondern auch eine kritisch-psychologische Praxis. Sie haben einen Vorteil, nämlich Sie haben mit den Leuten immer wieder zu tun. Und damit können Sie sozusagen ein Verhältnis schaffen, wo man sich auf gleicher Augenhöhe begegnet und so. Und Sie müssen nicht einfach probeweise Interview machen und das dann im Papierkorb werfen, weil es leider nicht geklappt hat oder so. Was bei uns natürlich vorkommen kann. Bis jetzt nicht, beim Vorgängerprojekt nicht, aber bei dem. Ja, bitte. Ja. Okay. Mich interessiert sehr diesen Fokus auf die Orientierungstätigkeit. Mhm. Und frage mich, ob es durch diese Voruntersuchung quasi schon, oder ob das überhaupt Gegenstand jetzt von eurer Untersuchung ist, auch zu gucken, tatsächlich nicht nur, was sind quasi diese Bedeutungs-Begründungszusammenhänge, die jetzt der Hintergrund sind der Orientierungstätigkeit, oder wir da schon Qualitäten quasi wahrnehmen können im Sinne von Gründe für Orientierungstätigkeit, ist das eher ein konkretes Handlungsproblem oder irgendwie eine Neugier oder also das, oder interessiert euch das überhaupt? Würde mich noch als zweites interessieren, die Relevanz, die ihr der Orientierungstätigkeit beimisst. Also weil ich höre so ein bisschen raus, also viel Orientierungstätigkeit ist irgendwie viel gutes Zurechtkommen. So klingt zumindest, legt es so ein bisschen diese beiden Fallbeispiele zumindest nahe. Und würde ich einfach gerne wissen, seht ihr das auch so? Beziehungsweise brauchst da, also ich könnte mir auch vorstellen, dass quasi viel Orientierungstätigkeit auch viel Chaos bedeuten kann. Das ist eigentlich, also wie ihr da weiter denkt, also weshalb das auch so spannend für euch ist, also brauchst du nicht auch sowas wie, dass man durch Orientierungstätigkeit auch eine Sicherheit, eine Klarheit gewinnt, was einem wichtig ist und was einem unwichtig ist von den vielen Möglichkeiten, und das letztendlich im Moment von sich orientieren hin zum Entscheiden und Handeln. Ganz unterzubringen, also im Hintergrund ist natürlich schon so, dass wir sagen, das Ganze findet im Begründungsdiskurs statt. Das schon. Aber Bedeutungs-Begründungszusammenhänge, das ist mir zu wenig. Weil es geht sehr stark um Handeln. Also was machen Sie? Auch diese Orientierungstätigkeit ist ja Handlung. Und die Gründe für das Handeln sind wichtig. Und da hast du ganz recht, es ist etwas, was sozusagen den theoretischen Bezug dann auch herstellt. Weil dann weiß man, warum jemand so emsig sich bemüht und so. Und kann dann wiederum überlegen, nützt ihm das oder wo liegen die Gefahren dann für ihn selber drin und so weiter. Und dann kommt eine Rückmeldung wieder. So einen Rückmeldungsprozess machen und gucken, wie sich das ändert oder wie das sich verbessert oder effektiver für die betroffene Person selber wird und so. Aber es ist, was ich am Anfang gesagt habe, wie gesagt, das Projekt beginnt erst, das war jetzt die Voruntersuchung oder so, oder ein Teil dieser Voruntersuchung, ein Beispiel. Aber weil wir ja mehr auf diese Reportagetechnik dann setzen wollen. Und die beschränkt sich nicht auf Bedeutungsbegründungszusammenhänge. Die kommen da drin vor natürlich oder so, aber da ist halt ganz viel, wie jemand seine Vergangenheit sieht, seine Gegenwart sieht, seine Zukunft sieht, wie er aufgrund dessen sein Leben zu gestalten versucht und so weiter. Also Die Orientierungstätigkeit wird sehr stark von uns bezogen auf die Handlungstätigkeit, auf die wirkliche auf das Ausführungshandeln. Und nicht so sehr, wir bleiben nicht stehen bei der Begründung, warum man sich so stark orientiert, sondern was das jetzt für sein Handeln, wie sich das in seinem Handeln ausdrückt. Das da finde ich, das ist uns zu wenig Bedeutungsbegründungszusammenhang. Man kann natürlich sagen, sein Handeln hat stecken bestimmte Bedeutungen drin, also geht es doch um und so weiter, aber der Handlungsprozess ist ein eigener Prozess, der ausführende Handlungsprozess ein eigener Prozess und der basiert auf der Orientierungstätigkeit. Und die Begründung für sein Handeln steckt zum Teil in den gewonnenen Orientierungen. Und diese Orientierungen sind aber Bedeutungszusammenhänge. Und damit kann man wieder auf die Begründungen kommen. Ja, die Unterscheidung ist mir da noch nicht so ganz klar. Nicht so ganz klar. Nee, ich habe die noch nicht gedacht. Ja. Also wenn man sich so auf so eine Komplexität einlässt, wie wir das wollen, dann gibt es sozusagen nicht mehr den einfachen Zusammenhang. Sondern da ist ja ein komplexes Beziehungsgefüge vorhanden. Und dieses, dass man sagt, Bedeutungsbegründungszusammenhang, das ist eine bestimmte Reduktion, die ein Ersatz ist für Ursache-Wirkung, Stimulus-Response. Aber diese Orientierungstätigkeit, soweit ich die verstehe, ist doch quasi ein Orientieren in diesen unterschiedlichen Bedeutungszusammenhängen, in diesen Möglichkeitsräumen. Ja, genau. Also das findet ja genau dort statt. Also wie ich das verstehe, Orientierungstätigkeit ist es für mich gar nicht zu. Also es findet ja statt, indem man sich mit den verschiedenen Bedeutungen, die mir eben zugänglich sind, immer im Sozialraum oder wie auch immer, überhaupt zugänglich sind. Also ja, aber ja. Sich auseinanderrufen. Okay. Also, und wo bleiben die Emotionen? Wie bleiben die Emotionen bei der Bedeutungsbegründungszusammenhang? Also das eine ist das Wahrnehmen. Also das ist, glaube ich, ein Teil des Orientierungsprozesses. Man nimmt quasi Möglichkeitsräume wahr, ja, bewusst, unbewusst. Ja. Und bevor es aber eben quasi zur Handlungsausführung kommt, kommen die Emotionen rein, die eben quasi eben auch Teil des Orientierungsprozesses sind. Ja, aber auch die Voraussetzungen dafür. Ja. Und wäre das sozusagen die Prämissenakzentuierung zu dieser Orientierungstätigkeit? Also wie es geht da voraus eigentlich? Ja. Erst orientieren, ja. Emotionen entscheiden, tun. Und daraus folgen die Prämissen. Ja, aber vorher, was ich gesagt habe, das ist für uns ziemlich wichtig, wir gucken, welche Interessen haben sie? Wie entwickeln sie ihre Interessen erstmal? Und dann tun sie was und das Interesse reguliert wieder die Orientierungstätigkeit erstmal. Und aus der Orientierungstätigkeit kommen, Orientierungstätigkeit heißt, sich in den Bedeutungen zurechtfinden, in den gesellschaftlichen und sonstigen sozialen und so Bedeutungen zurechtfinden, auch Sprache und so weiter gehört da dazu. Und man hat an dem Beispiel gesehen, der eine, der macht es nicht, diese Orientierungstätigkeit, und seine Emotionalität, die Basis für das, dass er es nicht macht, ist, dass er eine stark resignative Voraussetzung hat. Es kann auch sein, dass es eine Folge ist von schrecklichen Erfahrungen, die er gemacht hat, die er noch gar nicht verarbeiten konnte, und deswegen drückt sich das nur als Resignation aus, zum Beispiel. Dass er noch gar nicht weiß, er will da noch gar nicht ankommen, weil er kann gar nicht ankommen. Also ich unterstelle das jetzt einfach mal, aber sowas ist möglich. Das würde das sozusagen heißen, dass er Handlungsmöglichkeiten, die er theoretisch haben könnte, nicht wahrnimmt. Also restriktiv handlungsfähig ist nicht nur in dem Sinne, dass äußere Restriktionen gesetzt sind, sondern auch innere Restriktionen bei ihm gesetzt sind, die Möglichkeiten, die durchaus von seiner Lageposition her da wären, halt irgendwie für ihn nicht ersichtlich werden lassen. Verstehe ich dich jetzt richtig, dass du... also die Begrifflichkeit, die würde ich vermeiden, damit mit restriktiv und verallgemeinert oder so, weil die passt da nicht, aber es, sonst stimmt's. Ja, also meine Frage wäre jetzt eben, ob du glaubst, dass die, Bedeutungsbegründungsanalyse und das begriffliche Repertoire, was jetzt irgendwie in der Grundlegung eingeführt wird, ob du sagst, es reicht eben nicht. Man bräuchte eben jetzt, du hast jetzt Orientierungstätigkeit und Interesse gesagt, so quasi noch als zusätzliche Kategorie, um das zu beschreiben, was da jetzt passiert. Eine Orientierung nicht so sehr, sondern mir fehlt ein bisschen diese emotionale, die Betonung der emotionalen Seite bei dem Bedeutungsbegründungszusammenhang. Weil eben die Emotion bei der Bedeutungsauswahl wesentlich ist. Man kann halt zustimmen. Ja, genau. Ja. Also, das ist ein wesentlicher Moment. Ja. Also, die Leute, glaube ich, also, fordern tatsächlich auch eine Handlungspromisse, die ausgewählt wird, ja auch nochmal reflektiert werden kann. Oder eben auch. Aber was sagen Sie dazu? Oder was sagst du dazu, dass es Leute gibt, die dann nur da sitzen und in ein Eck gucken? Das würde ich so verstehen, dass sie quasi sich umgeguckt haben und das eben für sie... Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber ich meine was anderes sozusagen, weil das ist sozusagen sehr stark emotional gesteuert. Für sie ist alles zu Ende, zum Beispiel. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Nicht, weil sie überlegt haben und weil sie denken, sie haben hier keine Chance und so weiter, sondern der Ausgangspunkt ist, ich bin fertig. Vielleicht bei einem. Und das meinte ich mit, dass die Emotion die Voraussetzung ist, dann, auf der sich dann zeigt, ob Interesse deutlich wird und so weiter, inwiefern Bedeutungen überhaupt angeeignet werden, ein Blick auf die Welt überhaupt gerichtet wird und so weiter. Oder der Blick eben vermieden wird. Also der Begründungsdiskurs ist, der ist natürlich zentral. Aber nur Bedeutungsbegründung, das ist mir zu wenig. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie es Holzkamp sagt, da kann ich mich nicht dran erinnern, wenn ich es einmal gelesen habe, aber ich dachte schon, dass bei der Bedeutung ja sowieso eine emotionale Bewertung sowieso mit drin ist. Nicht nur, aber auch vor allem. Also ich habe die Bedingungen, mir wird als Flüchtling gesagt, ich habe Alzheimer oder so, dann hat das für mich eine gewisse Bedeutung. Das hat für andere Bedeutungen, aber natürlich gibt es auch ähnliche Bedeutungen. Und für mich kann das bedeuten, ich bin jetzt wertlos und begründe deswegen das Verhalten, dass ich mich zurückziehe. Also, mir haben die Emotionen jetzt nicht so gefehlt, aber es kann sein, dass trotzdem Holzkamp die nicht ausführlich in den Konzept mit eingebunden hat. Aber genau da an der Stelle drin. So, ja. So. Das ist ja die Grundlage von jeglicher Aktivität. Doch. Ja. Bei, die Bedeutung. Die Emotionalität. Ja, es stimmt auch, also das ist auch, was ich gemeint habe, dass mir das zu eng ist, das richtet sich jetzt nicht auf den Holzkamp oder so, sondern es richtet sich auf sozusagen eine verkürzte Interpretation der kritischen Psychologie, nämlich dass kritische Psychologie sich beschränkt auf Bedeutungsbegründungszusammenhänge. Das sollte sie nicht machen, weil damit auch dieser Handlungsaspekt ein bisschen zu kurz kommt. Also dass es sich um Handlungstheorie handelt, dass ich mich dafür interessiere, wie handelt ein Mensch sozusagen. Und natürlich auf der Basis von Prämissen und so weiter. Aber das Handeln selbst als Thema und die Emotion selbst als Thema oder so, das gehört meiner Meinung nach auch noch mit dazu. Das Problem ist jetzt weniger das, was Holzkamp geschrieben hat selbst, sondern eher die Rezeption oder Ja, ich meine, ich würde auch sagen, wir kümmern uns um die Bedeutungsbegründungszusammenhänge und so. Aber wenn man sich darauf beschränkt, ist zu wenig. Weil da ganz viel außenrum ist noch was. Wenn zum Beispiel in Syrien, gestern habe ich mit Mawakis da noch gesprochen und so weiter, und dessen Lebensgefährtin arbeitet mit jungen Flüchtlingen und so weiter, und die berichtet halt, ein Jugendlicher, der ist völlig durch den Wind, es ist ihm alles in Syrien um die Ohren geflogen, einschließlich seiner Eltern und so, der ist völlig weg irgendwo, und der sieht natürlich schon die Welt hier oder so in irgendeiner Form, aber es hat für ihn das ist ganz was anderes sozusagen. Die Voraussetzung, die er hat, er muss gar nicht an dieses Erlebnis denken, die Voraussetzung ist, er ist geschockt. Fertig. Und das ist keine Bedeutung, sondern das ist eine Emotion. Emotionaler Zustand. Aber das heißt so, aber... Ja? Also, wo ich die Steige hinkriege, ist, wenn man Bedeutung sehr stark in die strukturelle Objekte. Also quasi sieht, aber Bedeutungen haben doch auch ihre quasi subjektseitige Perspektive. Also wo eben auch erfahrene Emotionen in der Biografie und alles. Also natürlich irgendwie ein Unterschied, wenn ich immer wieder Frustrationserlebnisse jetzt in meiner kürzeren Vergangenheit erfahren habe, wie, was weiß ich, wo ich mir ständig neue Möglichkeiten erschließe. Ja. Ja, also und dass das auch. Also, das darf man mit insgesamt meiner Hoffnung und Erwartung auch. Also, aber diese Subjektseitigkeit von Bedeutung, also, das gehört für mich, oder das habe ich letztes Jahr auch viel drüber nachgedacht, wie relevant das ist, also quasi Bedeutung nicht durch objektive Strukturen nur zu sehen, sondern eben auch diese ganze subjektseitige, also wo eben Emotionen dazu gehören, die Biografie, aber auch die ganze körperlich-weibliche Ebene. Ja. Und das haben wir so, das war bei uns auch ein Problem, und dann haben wir unterschieden zwischen Bedeutung und subjektiver Bedeutung. Die subjektive Bedeutung ist sozusagen das, also wenn jemand nur noch in die Ecke guckt oder sowas, dann ist die ganze Geschichte und so weiter, die ist da mit drin. Und diese subjektive Bedeutung, die kann man auch mit diesem Orientierungskonzept ausdifferenzieren. Also da finde ich total dabei, das finde ich total spannend zu gucken, weil es quasi die objektseitigen Bedeutungen, subjektseitigen Bedeutungen, aber da wäre ich quasi immer noch auf diesem Bedeutungsbegründungszusammenhang immer trotzdem. Noch. Trotzdem, genau, stimmt schon, aber man merkt dann, wenn ich nur sage Bedeutung, Begründung, dann wird es sehr leicht so interpretiert. Mhm. Nämlich da gibt es eine Welt, die ist vorhanden und die liefert mir die Prämissen sozusagen und dann handle ich so. Dann verstehe ich die Akzentsetzung besser. Mhm. Also zu sagen, was ich, diese Seite, diese Perspektive, das ist irgendwie wichtig für die Untersuchung, die besonders irgendwie rauszustellen, damit sie nicht verloren. Also dann habe ich das. Okay. Wolltest du noch? Nicht? Nee, ich glaube, ich werde mich nochmal zum anderen. Ja? Nee, okay. Ah ja, es ist 12. Genau, sehr gut, sehr wichtig. Das vergesse ich sehr leicht. Ja, bitte. Und dann schließen wir es ab vielleicht. Die Auswahl von Interviewpartnern und Partnerinnen, weil die, also ich glaube, die Situation zu warten zu müssen, ist einfach, kann da Interesse entstehen und wie, also die Bedingungen, wann Interesse entstehen kann und wann nicht. Und dass man da schon darauf achtet, dass man genügend Leute hat, die in dieser wartenden Position sind, weil ich denke, das ist ein Wahnsinnsunterschied. Also, was ich so einfach jetzt aus den Gründen, die ich erlebt habe, einfach die Aktivität und das die emotionale Verfassung, das geht halt so auseinander. Ja. Was macht Deutschland, wenn Geflüchtete so lange warten müssen? Also das fände ich ein wichtiges. Ja, die Flüchtlinge müssen wahnsinnig lange warten und das ist dieses Warten, das ist ja jetzt nur angedeutet bei diesem einen Interview. Dieses Warten, das ist was ganz was Entsetzliches, wenn man sich darauf einlässt, sozusagen. Der Erste hat sich nicht darauf eingelassen. Und der hat sich auch nicht darauf eingelassen, ah, ich habe einen 1-Euro-Job, wie schrecklich werde ich ausgebeutet oder so. Er war unkritisch. Aber der musste auch nicht so lange warten. Ja, weil er dann einfach einen Job angenommen hat, den er hätte gar nicht annehmen dürfen und so, sondern im Altenheim zum Beispiel. Und von daher, na gut, Sie haben schon einiges mitgekriegt hoffentlich und damit schließen wir das jetzt auch ab.